WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic und der hypothetischen, aber sehr spannenden Frage, was Sie persönlich machen würden, wenn Sie nur noch einen Tag zu leben hätten. Würden Sie noch mal Zeit verbringen mit den Menschen, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Oder würden Sie vielleicht irgendwas Verrücktes machen, was Sie sich noch nie getraut haben, ein Bungee-Sprung zum Beispiel? Oder würden Sie vor allem versuchen, sich selbst noch mal ein Denkmal zu setzen, damit Sie doch noch auf den letzten Drücker in die Geschichte eingehen können? Professor Schneeling-Göbelitz ist in genau dieser Situation. Der Atomkrieg ist ausgebrochen. Die ganze Menschheit hat nur noch einen Tag zu leben. Der Wissenschaftler arbeitet im Dschungel. Und was macht er? Er forscht weiter nach der blauen Ameise, die als einziges Wesen das Inferno überleben kann und ihn als ihren Entdecker unsterblich machen soll. All das erwartet Sie jetzt im Hörspiel In Ewigkeit Ameisen von Wolfram Lotz. Gute Unterhaltung. Müller? Herrje, Müller! Müller! Nun kommen Sie mal zu sich! Was ist denn los? Ist es schon zu spät? Was ist denn? Ja, haben Sie denn nichts bemerkt, Herrje, Müller? Sie schlafen aber auch. Das war ein Erdbeben oder sowas. Wann? Jetzt eben? Machen Sie mal das Radio an. Wo ist es denn? Sind Sie für das Gepäck zuständig oder ich? Welchen Sender soll ich einstellen, Herr Professor? Jetzt geben Sie her. Ich mach das schon. Sind die Ursachen ungeklärt? Eine für den Vormittag erwartete Stellungnahme der Bundeskanzlerin wurde abgesagt. Kirchenvertreter aller Konfessionen verurteilten den Ausbruch des Atomkrieges aufs Schärfste. Experten gehen davon aus, dass die Existenz der Menschheit noch bis zu einem Tag dauern könnte. Das waren die Nachrichten. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. DRW. Deutsches Radio weltweit. Hören, was passiert. Mein Gott, Herr Professor. Haben Sie das gehört? Ja, natürlich habe ich das gehört. Aber was bedeutet das? Einen Tag, Müller. Vielleicht sollten wir zurück. Die Expedition, das... Wir sollten besser umkehren. Was sollen wir hier noch im Urwald? Jetzt seien Sie mal einen Augenblick ruhig und lassen mich nachdenken. Oder, Müller, machen Sie schon mal das Frühstück. Aber Herr Professor Schneeling-Göbelitz, der Atomkrieg, einen Tag... Es macht doch keinen Sinn mehr, jetzt Ameisen erforschen zu gehen. Das macht doch keinen Sinn. Also jetzt werden Sie mal nicht frech, Müller. Was wissen Sie über Ameisen? Die Ameise ist kein so anfälliges Geschöpf wie der Mensch. Die Ameise ist die Resistenz schlechthin. Ich habe bereits in einem Aufsatz aus dem Jahre 1978 darauf hingewiesen, dass die Ameise als einziges Lebewesen in der Lage ist, eine nukleare Katastrophe globalen Ausmaßes zu überleben. Die Ameise ist einfach konstruiert und sie ist robust. Sie benötigt nichts. Und vor allem, Müller, hängt sie nicht an ihrem Leben. Sie stirbt für den Gattungserhalt, ohne mit dem Fühler zu zucken. Verstehen Sie? Die Ameise ist eine Lebensmaschine. Sie ist die Lebensmaschine. Und deshalb machen Sie jetzt mal zügig Frühstück, damit wir aufbrechen können. Müller, vergessen Sie das Frühstück. Wir brechen gleich auf. Ich werde sterben, Müller. Die Menschheit geht unter, verstehen Sie? Wir müssen diese Ameisen entdecken. Jetzt helfen Sie mir den Rollstuhl, Müller. Es ist eine Fülle in dieser Welt. Ein Blühen, das uns umgibt zu jeder Stunde, ein gewaltiges Blühen. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Wo gehen wir überhaupt hin, Herr Professor? Dürfte ich mal einen Blick auf die Karte werfen? Überlassen Sie das mir, Müller, ja? Wir müssen einfach diesen Fluss hinauf. Leider ist das hier ein unzivilisiertes Gebiet. Eine Schande, die Wiege der Menschheit, heißt das. Wundert einen nicht, der Mensch. Gute Ansätze, aber er ist ja ein Urwaldbewohner. Der Mensch, Müller, ist ja zuletzt immer ein geistiger Urwaldbewohner geblieben. Ein Primat, der sich aus dem Urwald verlaufen hat. Komisch, nicht wahr, Müller? Ja, sehr komisch, Herr Professor. Es kann ja nicht mehr weit sein. Hoffentlich werden wir die Ameisen schnell finden. Diesen Negerberichten ist ja nicht zu trauen. Könnte es denn sein, dass es die Ameise vielleicht gar nicht gibt, Herr Professor? Zumal man das ja nur von den Eingeborenen... Nein, nein, nein, Müller. Es gibt so viele Übereinstimmungen in den Aussagen der Neger. Das kann doch kein Zufall sein. So groß wie eine Stecknadel ungefähr. Und blau. Blaue Ameisen, Müller. Verstehen Sie? So etwas Schönes. Eine blaue Ameise. Herrje. Ja, blaue Ameisen, Herr Professor. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und jetzt schicken Sie mal ein bisschen schneller. Aber wir werden sterben in den nächsten Stunden. Sie entschuldigen, aber ich verstehe das nicht ganz. Ich meine... Also Müller, nun denken Sie doch mal nach. Wir müssen sterben, ja, ja, sicher. Aber wir werden uns doch nicht einfach in dieses Schicksal fügen und sang- und klanglos verschwinden. Wir sind kurz davor, uns unsterblich zu machen. Wie meinen Sie unsterblich? Mensch, Müller, wir können die Ameise benennen. Der Entdecker darf die Ameise benennen. Und die Ameise wird das hier alles überleben. Und der Namensgeber wird es also auch überleben. Im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinn. Ich verstehe. Wie werden wir sie denn genau nennen? Schneeling-Göbelitz-Ameise, denke ich. Die blaue Schneeling-Göbelitz-Ameise. Aber was ist mit mir? Also, Müller. Erstens, ich bin nun mal der Ameisenforscher und somit entdecke ich die Ameise. Verstehen Sie? Sie wüssten ja gar nicht, dass die Ameise unentdeckt ist. Sie würden sie ja, selbst wenn Sie sie sehen, nicht entdecken können. Und zweitens, wir können sie doch nicht Müller-Ameise nennen. Na, das ginge nicht, Müller. Das sehen Sie ein. Das wäre wirklich sehr komisch. Ich wollte ja gar nicht, dass sie Müller-Ameise heißt, Herr Professor. Sondern? Ja, zum Beispiel die Müller-Schneeling-Göbelitz-Ameise. Das ist doch viel zu lang und sperrig. Dann könnten wir sie doch Müller-Göbelitz-Ameise nennen. Ja, das könnte Ihnen so passen. Sie hätten sich dann verewigt, aber ich? Ich heiße nun mal nicht Göbelitz, ich heiße Schneeling-Göbelitz. Nein, nein, nein. Das wäre dann ein ganzer Müller und nur ein halber Schneeling-Göbelitz. Müller, lassen wir das. Ich habe jetzt auch nicht die Kraft, mich mit sowas rumzuplagen. Aber ich möchte auch ewig sein. Ich will nicht sterben. Jetzt schicken Sie mal lieber schneller. Ich kann nicht schneller, Herr Professor. Ich schiebe Sie und trage auch noch das Gepäck. So waren nun mal die Konditionen. Aber der Rollstuhl ist doch elektrisch. Warum schalten Sie ihn nicht an? Ja, die Batterie hält nicht ewig. Denken Sie doch mal an die atomare Katastrophe. Sie werden früher oder später sterben, Müller. Was mache ich dann, wenn die Batterie leer ist? Dann sitze ich irgendwo im afrikanischen Urwald in meinem Rollstuhl und mit den Ameisen war es nichts. Unsterblichkeit adieu. Die Batterie ist nur für den Notfall, wenn Sie zu früh sterben sollen. Ich habe immer gerne Enten gefüttert. Ich weiß, dass das manche Leute komisch finden, aber mir hat es immer Freude bereitet. Ich stand am Rand des Teichs, an einer Stelle, wo die Erde abfiel und ganz matschig war. Da habe ich das Brot hinabgeworfen. Die Enten kamen dann und haben wild geschnattert. Mhm. Herr Professor, wie viel Uhr haben wir? Ja, was weiß ich. Auf jeden Fall später, als es sein sollte. Finden Sie nicht, dass es immer heller wird? Ja, Müller, wenn Sie mal nach oben gucken würden, würden Sie sehen, dass ja auch fast kein Laub mehr an den Bäumen hängt. Das ist ja wie im tiefsten Herbst. Ja, wie haben Sie sich denn den Atomkrieg vorgestellt? Also eigentlich habe ich mir da keine so genauen Vorstellungen gemacht. Ja, Ihren Horizont müsste man haben. Wenn man so ist wie Sie, dann ist die Welt noch in Ordnung. Herr Professor, ich weiß, ich bin eine sehr heitere Person. Aber das täuscht. Wissen Sie, in meinem Inneren sieht es oft ganz anders aus. So? Wie denn? Es macht mich so unglücklich, dass ich nicht weiß, wie es meiner Frau geht. Ich bin eine halbe Welt entfernt. Und gerade in so einer Situation sollte man doch beieinander sein. Ja, ja. Sind Sie eigentlich verheiratet? Also Müller, nun überlegen Sie mal. Ich sitze in einem Rollstuhl. Mein Unterleib ist... Ich kann mich nicht fortpflanzen. Wie soll ich da verheiratet sein? Aber das hieß ja nicht, ich meine, Sie sind ja ein netter Mensch. Das wäre ja trotzdem... Ja, ja, also sicher doch, das weiß ich. Jetzt machen Sie mal schneller. Die Liebe ist eine Blume. Sie wächst und gedeiht auf dem Humus unseres Herzens. Dort gedeiht sie nach und nach. Ja, unser Herz ist ein Humus. Herr Professor, es ist ein komischer Himmel. Finden Sie nicht? So etwas habe ich noch nie gesehen, noch nie. Sie sollen nicht in den Himmel gucken, Müller, sondern auf den Boden. Sind Sie sicher, dass wir noch richtig sind? Müller, wir sind hier richtig. Das einzige Problem ist, dass Sie zu langsam sind. Das Beste wird sein, wir gehen das nächste Stück nicht am Fluss entlang, sondern Luftlinie. Über diesen Hügel da. Naja, so ein kleiner Berg ist es schon. Aber ich habe mein halbes Leben auf diese Gelegenheit gewartet. Die lasse ich mir jetzt nicht von so einer kleinen Erhebung vermasseln. Sie wissen schon seit einem halben Leben, dass es diese blaue Ameise gibt? Nein, nein. Ich meine, ich warte schon seit einem halben Leben auf eine Gelegenheit wie diese. Auf die Gelegenheit, eine neue Art zu entdecken. Ja. Ameisenforschung ist ja ein undankbarer Zweig, weil der Mensch nicht wahrhaben will, dass er nicht das Höchste ist. Der Mensch hat zwar nicht völlig zu Unrecht eine führende Rolle, Müller, das will ich nicht sagen, aber er ist ja nicht ganz perfekt. Er wird ja immer wieder zum Individuum, Müller, und das ist sein Tod. Selbstaufgabe heißt das Gebot der Stunde. Die Ameise weint nicht, wenn sie sich opfert für die Gattung, für das Große, für die Unsterblichkeit. Sagen Sie mir mal, Müller, ja? Welche andere Spezies in der Lage ist, derartig komplizierte Gebäude zu bauen, solche Ordnungen zu schaffen, außer dem Menschen und der Ameisen? Baut ein Affe ein Haus? Niemals. Er sitzt im Urwald und kratzt sich. Oder er kratzt seinen Artgenossen. Und das halten die Menschen dann für Nächstenliebe oder sowas. Die Ähnlichkeit zum Menschen. Er kratzt seinen Artgenossen, frisst dessen Läuse. Und das wird dem Affen dann als Kultur angerechnet. Was für ein Unsinn, Müller. Was für ein Unsinn. Die Ameise hält sich Blattläuse, um sie zu melken. Sie frisst sie nicht einfach, nein. Es lohnt sich ja, die Blattläuse zu melken. Und am Ende kann man sie ja immer noch fressen. Das ist Intelligenz. Das ist effektiv, Müller. Das ist Kultur. Mag sein, dass der Affe uns Menschen äußerlich näher steht. Aber die Ameise ist dem Menschen innerlich näher. Sie ist die Fortführung des Menschen. Die Ameise ist der Übermensch. Dieser Himmel, Herr Professor... Merkwürdig. Ich warte seit Jahren darauf, Müller. Und jetzt ist es soweit. Ich bin so froh, dass wir keinen Tag später auf diese Expedition gegangen sind. Es sind weniger als 30 Kilometer. Wenn Sie schneller laufen würden, dann könnten wir es schaffen. Verdammt noch mal. Laufen Sie schneller, Müller. Herr Professor, der Himmel. Ein komischer Himmel. Sie sind ein Barbar. Sie haben ja keine Ahnung. Schieben Sie schneller, Müller. Schieben Sie. Für den Affen wäre es auch schön, wenn er sich ein Haus bauen würde. Wenn er ein Haus hätte, in dem er dann sitzen könnte, mit einem Dach über seinem haarigen Kopf und einem Schornstein darauf, aus dem gemütlich Rauch steigen würde. Immerzu Rauch. Müller, wir sind gleich über den Bergrücken. Nun kommen Sie schon. 50 Meter. Danach wird es das reinste Vergnügen. Dann geht's bergab. Müller, wieso bleiben Sie stehen? Wir sind oben. Jetzt wird's doch viel leichter. Was soll das? Was ist das für eine merkwürdige Wolke? Wo? Da. In der Ebene. Was ist das? Ja, das ist eine Wolke. Sie haben es doch gesagt. Eine etwas tief hängende Wolke, Müller. Das ist in dieser Region nichts Außergewöhnliches. Jetzt schieben Sie weiter, Müller. Ich bin doch auch erschöpft. Aber wir müssen weiter. Sie halten mich für dumm. Unsinn, Müller. Ich halte Sie keineswegs für dumm. Aber nun machen Sie schon. Das war eine Explosion. Das war die Explosion einer gigantischen Bombe. Und wir laufen darauf zu. Die ganze Zeit schon. Na gut, Müller, vielleicht haben Sie recht. Na und? Sie führen uns in den sicheren Tod. Also jetzt hören Sie mir mal gut zu. Wir sind tot. Und wenn Sie jetzt nicht weiterschieben, dann sind wir es für immer, verdammt nochmal. Aber wenn wir diese blaue Ameise finden, dann werden wir uns unsterblich machen. So und nicht anders. Und jetzt schieben Sie, verdammt. Können wir kurz im Radio hören? Können wir noch mal hören? Nur kurz. Ja, wenn Sie währenddessen weiterschieben, ja. Bestätigen die Annahme, dass die menschliche Rasse vermutlich innerhalb der nächsten Stunden ausgestorben sein wird. Das waren die Nachrichten. Bitte bleiben Sie dran. DRW setzt sein Programm fort. Wir senden für Sie, verehrte Zuhörer, bis zum Aussterben und weiter. Der Computer spielt dann automatisch ein Endlosband ein mit einem einstündigen Feature über die Highlights der Menschheitsgeschichte. Von der Erfindung des Rades bis zum Internet. Mit Hits von ABBA bis Zappa. Bleiben Sie dran. DRW, Deutsches Radio weltweit. Hören, was passiert. Zufrieden? Müller, Sie müssen mir endlich vertrauen. Vertrauen Sie mir? Ja. Es ist wichtig, ein gutes Inneres zu haben. Wenn man nicht so aussieht, so besonders, dann ist das nicht so schlimm. Das Wichtigste ist, dass man ein gutes Inneres hat. Herr Professor, ich habe Magenschmerzen. Ich habe merkwürdige Magenschmerzen. Jetzt faseln Sie nicht, Müller. Schieben Sie weiter. Herr Professor, sind wir überhaupt noch richtig? Die Ameisen sind doch im Urwald, aber das ist hier Steppe. Das wird hier ja immer mehr Wüste. Eine merkwürdig aschgraue Wüste, Herr Professor Schneeling-Köbelitz. Wir sind richtig, Müller. Das ist der Urwald. Ein verdammt übersichtlicher Urwald. Das ist optimal, um die Ameise zu suchen. Wir werden einen wunderbaren Ausblick haben. Müller! Da! Sehen Sie doch! Das ist ja Eine Telefonzelle. Das hätte mich doch gewundert, wenn hier am Ursprung der Menschheit nur die Affen regieren. Schneller, fahren Sie hin. Ich kann Annemarie noch mal anrufen, Herr Professor. Das ist wie ein Wunder. Ja, ja, aber erst mal die wichtigen Dinge. Geben Sie mir den Geldbeutel. Spreche ich mit dem deutschen Konsulat? Professor Schneeling Göbelitz, der Ameisenforscher. Ameisenforscher. Was und? Ich brauche einen Hubschrauber, umgehend. Zum Transport von 2 Personen mit Rollstuhl. Naja, also es ginge notfalls auch eine Person mit Rollstuhl. Hallo? Sind Sie noch dran? Wieso ist der Pilot um diese Tageszeit besoffen? Also es ist mir egal, hören Sie. Schicken Sie ihn her mit dem Hubschrauber, umgehend. Sagen Sie, was zum Teufel ist überhaupt los bei Ihnen? Schneeling Göbelitz. Professor Schneeling Göbelitz. Ich bin deutscher Staatsbürger. Sind Sie nicht im Dienst? Sind Sie etwa auch besoffen? Also was ist jetzt? Schicken Sie den Hubschrauber oder nicht? Das wird Konsequenzen haben. Das kann ich Ihnen sagen. Hallo? Hallo? Müller? Wo sind Sie denn? Was knien Sie denn? Entschuldigen Sie, Herr Professor. Mein Bauch tut so furchtbar weh. Ich musste mich entledigen. Es kam so plötzlich. Es tut so furchtbar weh, Herr Professor. Jetzt ziehen Sie die Hosen hoch. Aber zackig. Wir müssen weiter. Oh Gott, sehen Sie nur, Herr Professor. Das ist ja alles Blut, was da rauskommt. Na wunderbar. Das hat uns ja gerade noch gefehlt. Müller, da sehen Sie es, wie uns die Zeit davonrennt. Da sehen Sie es. Nun kommen Sie schon. Ich muss noch Annemarie anrufen. Sie sind wohl verrückt. Ich rufe jetzt meine Frau an. Ist doch Unsinn. Das werden wir ja sehen. Eine halbe Minute. Keine Sekunde länger. Herr Professor, Herr Schneeling Göbelitz, geben Sie mir noch mal kurz eine Münze. 30 Cent Mindesteinwurf. Sie haben doch den Geldbeutel. Ja, aber da ist kein Kleingeld mehr drin. Da waren nur noch die 20 Cent. Ich brauche noch eine Münze, Herr Professor. Ich habe aber keine Münze mehr. Alles Geld ist im Geldbeutel. Ich brauche doch nur noch... Ich brauche... Also... Ich möchte ja nicht unhöflich sein, Müller, aber wir sollten jetzt schleunigst weiter. Die Zeit rennt uns davon. Annemarie. Annemarie. Die Zeit läuft ja immer vorwärts. Das ist eigentlich keine besondere Aussage. Aber wenn man mal begreift, was das heißt, dann begreift man, dass man nicht mehr zurück kann. Man kann dann nicht mehr zurück. Ich habe so furchtbare Schmerzen. Herr Professor, das tut so weh. Meine Gedärme, mein Magen. Ich muss kurz anhalten, Herr Professor. Nur kurz. Unsinn, Müller. Gar keinen Fall. Wissen Sie, wie viel Zeit uns noch bleibt? Wir können ja jeden Augenblick sterben. Wir halten jetzt nicht mehr. Noch eine Stunde, dann sind wir da. Eine Stunde noch bis zur Unsterblichkeit. Ach, ein Stündchen. Schneller, komm, Müller, schneller. Nur kurz. Hier, Nur kurz, bitte, bitte. Anne-Marie. Oh mein Gott. Mein Gedärm, nur kurz. Niemals, niemals. Müller, wenn Sie stehen bleiben, dann schaffen Sie es doch nicht mehr weiter. Ihre Eingeweide haben sich ja schon aufgelöst, Müller. Die sind doch nur noch Blut. Wenn Sie jetzt aus dem Rhythmus kommen, dann werden Sie hier einfach verenden, Müller. So kurz vor dem Ziel. Und dann werde ich mit der Batterie weiterfahren. Und Sie sterben hier allein in dieser Wüste, Müller. Wie erbärmlich, dass Sie überhaupt daran denken, hier aufzugeben. Es schneit. Wieso schneit es? Was ist das? Jetzt verschwenden Sie nicht Ihre letzte Pust. Komm, laufen Sie. Es ist Asche. Es fängt an, Asche zu schneien. Es schneit Asche. Ja, ja, das ist der Urwald. Es schneit den Urwald. Luftig leichter Urwald. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es tut so weh, ta, oh Gott. Da in. Sie sollten sich hören, Müller, wie erbärmlich. Haben Sie denn keine Schmerzen? Wo denn? Warum sitze ich denn hier in diesem Stuhl? Ich spüre keinen Schmerz. Schmerzen, Müller, das ist etwas für Sie. Genießen Sie es, solange Sie noch können. Gefühle, Müller, ja, genießen Sie es. Das ist Humanität, der fühlende Mensch. Schmerzen im Bauch, Schmetterlinge. Aber vielleicht ist ja Zeit für eine kurze Pause, Herr Professor. Mein Inneres. Es tut so weh, das Radio. Bitte, bitte, hören Sie doch mal im Radio. Vielleicht ist ja noch kurz Zeit. Bitte, na Gott, aber nur, wenn Sie schneller laufen. Wenn Sie noch schneller laufen, dann schalte ich es an, ja? Fortschritt erreicht im Jahre 1895. Nur 5 Monate nach der Erfindung der Fahrtreppe durch Jesse W. Reno wurde George A. Wheeler das Patent für die Erfindung der Rolltreppe erteilt, wodurch die menschliche Fortbewegung erheblich erleichtert wurde. Der wirtschaftliche Durchbruch des genialen Konstrukts erfolgte jedoch erst im Rahmen der Pariser Weltausstellung. So, da haben Sie es, Müller, das ist das Endlosband. Die sind schon längst weg. Die haben sich längst aufgelöst in der Ewigkeit. Laufen Sie, es wird knapp. Laufen Sie, es ist nicht mehr weit. Es ist nur noch ein winziges Stückchen. Du bist immer so gerne Rolltreppe gefahren. Erinnerst du dich? Auch als Kind. Da bist du schon immer so gerne Rolltreppe gefahren. Hoch und runter, hoch und runter. Herr Schnelling, Göbelitz. Ich kann nicht mehr. Ich spüre nichts mehr. Schau auf. Es ist furchtbar, mein Körper hört auf. Schneid. Anne-Marie, ich spüre nichts mehr. Laufen Sie! Herr Professor, es schneit nur noch. Schneid. Es wird der Staub. Es ist alles Asche. Meine Gedärme, meine Gebeine. Ich spüre nichts mehr. Ich bin in die Wolke, in diese Wolke. Ich spüre nicht mehr. Herr Müller, Sie erbärmlicher. Sie wimmern. Aber Sie können schneller. Sie wollen mich um die Unsterblichkeit bringen. Sie gottverlassener Individualist. Sie abstoßendes Geschöpf. Laufen Sie, verflucht. Laufen Sie. Das ist kein Sonntagsausflug, Müller. Das ist das Finale. Das große Finale der Unsterblichkeit. Jawohl. Das ist der Kampf der Götter, Müller. Sie Idiot, die blaue Unsterblichkeit, Müller. Das ist die Schlacht von Armageddon. Laufen Sie, die blaue Ameise, der Mensch, dieses unwürdige Etwas. Laufen Sie, Sie Erbärmlicher. Der Mensch war gut, aber was ist gut? Laufen Sie, das ist die letzte Schlacht, die große Schlacht, die Mutter aller Schlachten. Müller, laufen Sie. Der Staub ist doch lächerlich. Der Staub wird mich nicht aufhalten. Nicht aufhalten. Ich bin ja schon da. So kurz davor. Endlich. Laufen Sie. Laufen Sie. Stopp. Da ist es. Da vorne. Ein gewaltiges Nest aus Erde. Das ist es. Wir sind ja in der Wolke. Wir sind in der Explosion. Das ist es. Ich bin da. Minder, lassen Sie den Rollstuhl los. Lassen Sie los. Sofort. Loslassen. Lassen Sie los. Los. Los. Sie können mich doch hier liegen lassen. Ich muss Sie doch schieben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Professor, ich bin gelähmt. Ich muss Sie doch schieben. Nein, nein, Müller. Von Ihnen lasse ich mich nicht mehr aufhalten. Von Ihrer Unfähigkeit. Abscheulich. Angewiesen war ich. Hilflos. Sie hat mich schamlos ausgenützt. Es ist meine Ameise. Meine blaue Ameise. Die blaue Unsterblichkeit. Sie wollten mir die Entdeckung... Die blaue Ameise wollten sie mir stehlen, die Unsterblichkeit. Aber mein Name, ich werde jetzt gehen. Die Batterie, Müller, ich habe die Batterie, meine Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit, jenseits der Zeit, die Ewigkeit, mein Name. Ich komme, ihr Ameisen, oh, ihr Ameisen, ich komme. Ich komme endlich. Anne-Marie. Oh Gott. Professor. Sie fahren ja mitten hinein. Oh Gott. Ins Nest. Mitten hinein. Die Ameise. Gott. Anne-Marie. Die Ameise. Göbelitz. Sie fressen blau. Den Professor. Schneeling Göbelitz. Unsterblich. Unsterblich. Unsterblich. Unsterblich. Anne-Marie. Oh Gott. Anne-Marie. Sie schwärmen ja aus. Sie haben den Professor gefressen. Sie schwärmen aus. Oh Gott. Mein Gedärm. Anne-Marie. Sie kommen. Es schneit. Asche, Anne-Marie. Asche. Es schneit. Die Unsterblichkeit. Anne-Marie. Der Name. Der Name. Die Schneeling-Göbelitz-Ameise. Es schneit. Eine Ewigkeit. Anne-Marie. Oh Gott. Es schneit. Es schneit. Das war das Hörspiel In Ewigkeit Ameisen von Wolfram Lotz. Es sprachen Professor Wolfgang Hinze, Müller Michael Tregor, Radiostimme 1 Frauke Vetter, Radiostimme 2 Christoph Hass, technische Realisation Roland Winger, Regine Schneider und Angela Raimond, Regie Tobias Krebs. Eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2009.